Kalter Kaffee. Versuch über den Service am Platz. Seit die Bahn im ICE in der ersten Klasse vollmundig Service am Platz verspricht, hat sich das Berufsbild des Zugbegleiters grundlegend gewandelt. Einmal jährlich lernt jeder Zugbegleiter, der in die erste Klasse gelassen wird, in einem dreitägigen Intensivcoaching folgende Sätze auswendig. Erstens. Haben Sie einen Wunsch aus dem Restaurant? Zweitens. Ich sehe mal nach, ob es das gibt. Drittens. Tut mir leid. Die Küche, der Getränkeausschank, ist zurzeit überlastet. Am besten, Sie versuchen es hinter Fulda noch einmal. Hier ein typischer Dialog mit Zugbegleiter Kurt Schmöller. Ich hätte gern einen Kaffee. Natürlich, bringe ich Ihnen. Wann steigen Sie aus? In Saalfeld. Wieso? Na, weil wir dann noch genügend Zeit haben. Wofür? Für den Kaffee. Wissen Sie, ich bin heute allein im Service, aber bis Saalfeld haben Sie Ihren Kaffee. Aber das sind noch 3,5 Stunden. 3 Stunden und 42 Minuten. Wir haben etwas Verspätung. Wenn ich jetzt einen Kaffee bestelle, möchte ich ihn nicht in 3,5 Stunden haben. Ich möchte ihn jetzt trinken. Und wie stellen Sie sich das überhaupt vor? Erwarten Sie, dass ich den Kaffee dann vor dem Aussteigen in ein paar Sekunden runterstürze und mir auch noch den Mund verbrühe? Ach, ich kann Ihnen sagen, dass der Kaffee ohnehin nicht heiß sein wird. Das Bordrestaurant ist 2 Wagen entfernt und dort stehen die Cafés schon mal länger auf der Theke, wenn so viel los ist, wie heute und ich allein im Service bin. Also, macht 2,70. Was macht 2,70? Na, der Kaffee. Ich kassiere im Voraus. Nicht, dass Sie am Ende heimlich früher aussteigen. Vergessen Sie's. Will man sogar etwas zu essen haben, kann eins dieser Gespräche mit Kurt Schmöller aber auch so verlaufen. Hallo, ich möchte etwas zu essen haben. Der Speisewagen ist gleich 2 Wagen weiter. Aber hier auf dem Faltblatt steht doch Service am Platz. Ah, selbstverständlich. Ich mache nur schnell die Fahrkartenkontrolle im hinteren Teil des Zuges, überprüfe die Lichtschalter im Zwischenwagenbereich und den korrekten Sitz der Abfallbehälter und dann komme ich wieder. Natürlich ist das gelogen. Lässt der dies wissende Fahrgast daraufhin nicht locker, bietet Schmöller an, zuerst die Speisekarte zu bringen, denn er habe keine dabei und kenne die 8 Stammgerichte beim besten Willen nicht auswendig. Dass er die Karte dann aus technischen Gründen vergessen bzw. fortan dieses Abteil meiden wird, versteht sich von selbst. Aber ich weiß schon, was ich möchte. Tut mir leid, ich fürchte, es ist aus. Wie bitte? Aber ich habe doch gar nicht gesagt, was ich möchte. Nun? Deftige Gulaschsuppe. Bedauere. Aus. Leckeres Rührei. Bedauere. Aus. Meinetwegen diese fetten Würstchen. Und ein Schnaps. Aus. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass es aus ist. Natürlich, Sie könnten selber gehen und sich vom Aufwärmkoch holen, was Sie wollen. Es gibt noch alles, ausgenommen den Schnaps. Und wenn Sie Kurt Schmöller treffen und ihm das vorhalten, wird er behaupten, es sei gerade eben reingekommen. Was seltsam ist, weil der Zug zwischen Berlin und Hamburg Hauptbahnhof gar nicht hält.